sollen wir immer Kopfgeld aussetzen? Wir haben selber Kanonen. GTA Online, du kannst nicht schießen? Dann setze Kopfgeld aus. Wir sind geil und haben eine Kanone in der Tasche. Nicht nur eine, Bro! Rufus hat eine Minigun, eine Kanone, Shotgun und 15 Maschinengewehre in der Tasche. Voll Anti-Real-Life, Bro! So viel in einer Tasche, dass man nicht mal sehen kann! Wir sind Gamer, wir cheaten nicht. Mit Cheatern wird nicht gespielt. Warum sollen wir immer Kopfgeld aussetzen? Wir haben selber Kanonen.